Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, heute mit Bernd Pirat und dem Johannes Thon. Würdest du dich bitte einmal kurz für die Leute vorstellen, die ich gerade heute Abend noch nicht kennen sollten? Ja, ich bin Johannes Thon, besser bekannt unter Duesenberg, @Duesenberg _ auf Twitter. Bin schon recht lange Pirat, habe da auch schon sehr vieles erlebt und Positionen gehabt und Bochum auch in die Versammlungsleitung gewählt, ist ja ein Wahlamt, muss man abwarten. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist, ich moderiere den Bufo Talk live in Bochum, freitags abends vor dem Bundesvorstand und der Todesspruch jetzt, der Rest steht im Wiki, Duesenberg. Da kann man sich einen Überblick verschaffen, was ich alles schon so gemacht habe oder auch nicht. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Bufo live freitags abends vor dem BPT in Bochum. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir das gerade jetzt aufzeichnen, wo im dicken Engel beziehungsweise gerade in die Blechtrommel umgezogen ist, die Diskussion über die Vorgänge heute passiert, sprich der Rücktritt von Julia und Matthias. Wird dieser Bufo-Sprechstunde denn trotzdem stattfinden? Also der Bufo-Talk findet auf jeden Fall statt, auch ein bisschen mit zum Trotz jetzt erst recht. Die Uridee war ja, möglichst im Vorfeld eine Plattform zu bieten, wo man sich mal über diese ganzen personellen Dinge von Angesicht zu Angesicht, aber auch gestreamt und dann auch über Twitter, Pad und Ähnliches mit dem Bundesvorstand auseinanderzusetzen, mit der Idee, dass diese Personalgeschichten dann nicht in den Bundesparteitag übermäßig Raum greifen, weil da wollen wir ja nun mal eine tolle Programmatik erarbeiten. Und es liegt mir sehr viel daran, dass wir sonntagsabends mit einem tollen Buch Programm auch tatsächlich das in den einschlägigen Medien Widerhall findet und nicht irgendwelche Personalgeschichten, auf die Presse natürlich auch immer ziemlich spitz ist. Das ist die Idee. Ob wir das jetzt in der Tiefe wieder noch erzeugen können, das weiß ich nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wie sieht denn der Bufo überhaupt bis dahin noch aus. Das ist ja alles in den Sternen geschrieben. Fakt ist, es rumort und wir laufen Gefahr, dass viele gute Arbeit von vielen guten Piraten letztendlich da wieder drunter zu leiden hat. Gerade heute, also das, was wir jetzt gefasst kriegen, heute ist der 26. Freitags, 26.10. hat Bruno Kramm in München vor dem Patent- und Markenamt gesprochen bei der Anhörung zur GEMA-Tarifreform und konnte da sehr viel gute Sachen anbringen, die halt die GEMA da tatsächlich dann doch da ins Hintertreffen folgt für uns. Allein auch die Tatsache, dass es geschafft hat, dass er dann da auch gehört wird, muss man würdigen, aber das werden wir jetzt nirgendwo lesen, weil man ja sich jetzt wieder mit irgendwelchen Klüngels auseinandersetzt. Sagt man so im Rheinland? Klüngels? Sagt man das noch? Ja, ne? Obwohl ich bin Ruhrgebietler, das kann ich dir nicht sagen, was die da unten am Rhein sagen. Okay, weiß ich nicht. Also Klüngel ist mit Kölschern so gemacht. Ist es aber ja, ich weiß nicht, ob sie mauschen, das wäre jetzt eine blöde Unterstellung. Aber Fakt ist, diese ganzen Personaldebatten, dieses ganze Rumoren überlagert in den letzten Tagen und auch Wochen sehr stark die eigentliche Programmatik der Piratenpartei und wir werden da aufgerieben. Ich habe auch mittlerweile den Eindruck, die Presse hat es ziemlich genau raus, an der einen oder anderen Stelle gezielt zu provozieren und dann genüsslich zuzuschauen, was für eine Show dann die Piraten da wieder liefern, um das dann in ihren Gazetten auszuschlachten. Du bist also der Meinung, die Presse führt uns momentan an der Nase herum, durch die Manege quasi. Ja, das sehe ich schon so. Ich meine, gestern im Spiegel Online stand ohne Not wieder Johannes mit seinen Sandalen und Julia mit ihrem Buch drin. Und ich weiß halt, dass die Redakteure dann so lange rumtelefonieren, bis sie einen mit den erwünschten O-Tönen haben, der noch halbwegs exponiert in der Partei steht, durch eine Funktion oder wie auch immer. Und dann haben sie die Story und dann, also ich habe das gestern so lapidar gesagt, irgendeinen Idioten finden die immer. Und das ist genau der springende Punkt. Und da fehlt es halt einfach auch an so ein bisschen der nötigen Gelassenheit, der viel geehrten Basis oder wie auch immer, einfach mal zu sagen, okay, pass mal auf, das machen andere auch und sagen, hey, ich sag dazu nichts, das interessiert mich auch nicht, ich kann euch jetzt ganz toll viel über das Urheberrecht erzählen, schreibt das doch. Ah nee, danke, wir wollen jetzt doch lieber bla bla bla Bullshit, seid ihr bei mir falsch. Also das hast du, mal ganz doof nachgefragt, das hast du schon wirklich schon erlebt, dass die wirklich dann vom Pirat zu Pirat zu Pirat telefoniert haben, bis irgendeiner was gesagt hat. Genau so ist das. Und weil die Leute sich nicht an dem ganz klaren, ja, was heißt ganz klar, aber eigentlich an den Sinnspruch halten, einfach mal die Fresse halten oder don't feed the troll, also quasi die Presse, wird's wieder aufgebauscht. Naja, so sieht's doch aus. Ich meine, ich will ja nichts vertuschen, aber es kommt doch immer drauf an, worauf ich mich da einlasse. Wenn man jetzt den gestrigen Spun-Artikel da Storfeuer aus dem Buche, wenn man den mal betrachtet, sogar die Niedersachsen, die jetzt gerade mitten im Wahlkampf stehen, und für die geht's um sehr viel, die wissen ganz genau, die ganze Partei schaut auf uns, wir sind wichtig, wir sind ein wichtigen Impuls fürs Wahljahr 2013, ein wichtiger Impuls für Bayern, für die Bundestagswahl. Die gehen da wirklich, ich mache ja jetzt gerade die Radiospots für die, die gehen da wirklich mit einer unglaublichen frischen Energie dran und versuchen das auch möglichst nicht an sich ranzulassen. Selbst die haben sich da moderat geäußert. Leute wie Thomas Gaul, die eigentlich auch eher mal auf den Lappen hauen, haben gesagt, so nee, pass mal auf, und der Johannes ist da fleißig und der Matthias macht da seine Unterschriften. Die haben da so ein bisschen das gefangen. Und in Bayern, können wir ja Kind beim Namen nennen, Stefan Sekor als Vorsitzender, hat da mit dem Satz, wer weiß, ob Johannes vor der Bundestagswahl nicht wieder mit Sandalen in irgendeiner Talkshow sitzt, hat ihm ja da ganz klar das Misstrauen ausgesprochen. Bayern ist nun mal der größte Landesverband. Das wurde natürlich auch direkt kolportiert in diesem Artikel und dann hat das eine gewisse Gewichtung und hat die ganze Prämisse von diesem Artikel bestimmt. Ja, und jetzt kommt noch was ganz anderes dazu. Spiegel Online weiß ganz genau, wenn die was über die Piraten machen, haben die nichts. Und speziell die Artikel von der Ann Meyritz, das kann man ja beobachten, schwinden relativ schnell wieder aus dem Main-Panel vom Spiegel Online. Die bleiben da nie sehr lange stehen. Und damit generieren die relativ fix relativ viele Klicks. Da sind wir halt wirklich so gefundenes Fressen, ja. Ist so. Also anstacheln, alle Piraten laufen hin, alle klicken einmal und Spiegel wieder Geld verdient. Ah ja, und es wird ja auch tausendmal retweetet und gemantelt und weiß der Geier, was da alles gibt. Und das ist ja das, was ich in meinem Blog auch geschrieben habe. Jetzt habe ich leider den Titel wieder vergessen. Aber da geht's genau um dieses Informationsgewitter. Da haben wir ja auch beim letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, was die Piraten beständig abfackeln. Und da ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, den Durchblick zu behalten. Und dann ist es natürlich so, dass das halt eben Leute, die dann mit ihrer, dann in der Programmatik steckt haben, in den Antrag, in der Position, dann einfach nicht mehr durchdringen. Und das frustriert die. Ja? Und es ist tatsächlich möglich, das sehe ich in den Landesverbänden, das sehe ich dann auf der gesamten Struktur des einzelnen Piraten, immer wieder scheinbar mühelos gelingt, den ganzen Laden vor sich herzutreiben. Und es gibt einfach viel zu viele, die da drauf anspringen. In Rheinland-Pfalz gibt's einen, der ist irgendwie aus irgendeinem Grund sauer auf den Landesvorstand. Der hat auf alle Mailinglisten von anderen Landesvorständen hat er da sein Ding gepostet. Und nur die Leute aus dem Urlandesverband Rheinland-Pfalz sind da hinterher gedackelt und haben da dann auch noch weitergemacht. Dann denke ich mir so, oh Mann, Kinners, habt ihr nichts Besseres zu tun gerade? Also. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man Twitter beobachtet, wenn so eine Meldung kommt, das ist wie so ein Wespennest. Du spickst da rein, alle fliegen auf, es gibt ganz viel Gesumme, Gebrumme, alles fliegt durcheinander und dann setzt sich wieder alles und es ist so, als ob nichts gewesen war. Ja, richtig. Und deswegen habe ich mir halt selber auferlegt und es ist mir bis jetzt, bis auf ein, zwei Ausnahmen auch gelungen, bei diesen ganzen Facepalm, Gate, Shitstorm, bla, Bullshit nicht mehr mitzumachen. Ich retweete sowas nicht, ich kommentiere das nicht. Wie gesagt, es gab ein, zwei Mal, bin ich der Versuchung erlegen, da kamen andere und haben gesagt, so, hey Johannes, du hast aber selber gesagt, und dann hat sich das reguliert, aber diese riesige Informationsplattform, über die Piraten verfügt, das ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Segen, man kann relativ schnell relativ viele Informationen breit streuen, das ist kein Problem, kann natürlich aber über den gleichen Kanal ziemlich viel Unsinn veranstalten. Und das sind auch die großen Multiplikatoren, die wir jetzt speziell bei Twitter und so innerhalb der Partei haben, sind da auch gefragt. Ja, und das klappt nicht immer. Wie gesagt, es ist halt wirklich sehr, sehr leicht, den Piraten da so ein bisschen was anzunageln. Und wie du schon sagtest, mit dem Wespennest ist eigentlich schade. Aber ich bin jetzt gerade, ich reg mich jetzt so langsam so ein bisschen ab. Ich war ja eben noch da bei der anderen. Und ich konzentriere mich dann wieder jetzt auf meine Arbeit und gerade jetzt, was Kulturpolitik und Ähnliches angeht, zu tun. Aber wir wollten ja noch ein bisschen über den Bufut reden, glaube ich. Genau. Zuerst möchte ich aber trotzdem gerade jetzt an diesem Punkt alle Hörer dazu aufrufen, genau das zu tun, was du machst. Ich werde was auch bei mir versuchen, weil mir schafft, klingt das auch nicht immer, einfach mal gelassen bleiben und nicht jedes Geld sofort nach oben jubeln. Und jetzt zum Bufo. Ja, weißt du, wie es weitergeht? Ja. Wählen wir neu? Nee, wir haben ja, wurde ich ja eben auch schon mal gefragt, jetzt im dicken Engel noch. Das ist nach meiner Sicht der Dinge jetzt, also ich bin da eigentlich auch ganz gut sattelfest, aber man hat nicht immer alles auf dem Schirm, aber nach meiner Sicht der Dinge ist das jetzt schon rein formal nicht mehr möglich von den Fristen. Das müsste ja auch geladen werden. Wir haben keinen Bestandteil innerhalb der Satzung oder den Geschäftsordnungen, die eine Abwahl eines Bufos direkt ermöglicht, schon gar nicht per Akklamation, wie das einige gefordert haben. Würde ich auch niemals zulassen, personenbezogene Wahlen, Meinungsbilder oder Ähnliches per Akklamation, finde ich unmöglich. Es ist halt so technisch einfach nicht möglich. Der Rumpfvorstand ist bis 5 Leute nahezu uneingeschränkt handlungsfähig. Gut, schwierig wird es natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Schatzmeister ausfallen würde oder so, da muss man besondere Sachen, aber da gibt es ganz gute Regelungen. Ist halt so nicht ohne weiteres möglich, wird der Buch innerhalb von bestimmten Fristen muss da ein entsprechender neuer Parteitag dann initiiert werden. Das ist natürlich, müssen wir so mal überlegen. Ich glaube, die Ladungsfrist sind 4 Wochen. Also das könnte man dann rein theoretisch in 6 Wochen machen. Nur das Problem ist, dass es jetzt von Sicht der Orga, wo ich ja auch mit drin bin, nahezu unmöglich ist, innerhalb von 6 Wochen eine adäquate Örtlichkeit für so eine Geschichte zu akquirieren. Also das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen, dass das wäre, ehrlich gesagt, auch nur Zufall, wenn das klappen würde. Das sind so Verantwortlichkeiten, die auch von Johannes nicht letztendlich gesehen werden, wenn er in der Gegend rumspringt und sagt so, ja, wir machen dann noch in Niedersachsen noch eine Bundesvorstandswahl Parteitag. So, das ist natürlich dann sehr kurz gesprungen. Das funktioniert dann nicht. Gut. Das wäre schon mal eine klare Aussage. Gut, jetzt kriegen wir freitagsabends in, warte mal, ich sehe gerade, der Schreibprogramm sitzt, und lass uns erstmal die Örtlichkeiten reden. Ich ziehe die mal ganz kurz hoch. Hallo Björn. Oh, hallo Bernd. Hallo Björn. Hi, mit der Stimme auf ein Tonband. Oh Gott, meine Karriere als Sänger ist im Arsch. Ja, whatever. Warum ich den Björn gerade hochgezogen hast, der macht zusammen mit dem Düsenberg gerade die Vorbereitung zu diesem Bufo-Treffen freitagsabends mit den Bochumer Piraten zusammen. Und von daher könnt ihr jetzt direkt raushauen, wann, wer, was, wie, wo. Nee, können wir noch nicht. Wir haben nämlich noch keine Location. Was daran liegt, dass ich 2,5 Tage komplett flach gelegen habe. Wir haben mehrere Locations in der näheren Auswahl, nachdem wir in Bochum mit der AG Struktur bunt gesammelt haben und ganz viele Locations aufgelistet worden sind, wo man hingehen könnte, haben wir jetzt auch schon die eine oder andere im Auge. Nicht der Ort für Gerüchte hier. Sprich, ab Montagmorgen geht die wilde Rumtelefoniererei los nach einer Location. Und ich schätze mal, nach dem Stand von heute können wir locker auf 3-stellig planen, also 150 plus X, mit anschließender Möglichkeit noch ein bisschen Socializing zu machen, sodass wir jetzt ungefähr wissen, was wir da für Voraussetzungen haben und was wir da tun möchten zu Kosten. Und was der Bufo sonst so gesagt hat, kann der Düsenberg jetzt ja was sagen. Ja, schieß los. Ja, das ist dann ja auch mit dem Bufo abgestimmt und über konkrete Zahlen unterhalten wir uns dann, wenn die Sache auf dem Tisch liegt. Also das ist die Absprache da. Gut, dann nagel ich euch hiermit fest, sobald ihr was wisst über wann, wie und wo. Dann treffen wir uns nochmal und machen das kurz fest, um das auch noch zu veröffentlichen. Ja, selbstverständlich. Ja, da hatte ich auch schon mit der Flaschenpost auch noch mal kurz geschlossen. In die Partei reintragen, was da wo jetzt passiert. Und ich würde mich natürlich auch freuen, jetzt mal losgelöst von dem ganzen anderen, wenn wir dann anschließend noch ein bisschen Party haben, sich mal mit Leuten auseinandersetzen kann oder einen trinkt oder es schnackt oder wie auch immer, die man sonst immer nur über die diversen Medien kennt. Freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, dass so ein Event, sagte ich eben schon, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Björn, aber ich glaube, so ein Event könnte durchaus eine kleine Tradition werden, dass man halt freitags vor einem Bundesparteitag sowas macht. Ja, nach meiner Erfahrung von jetzt inzwischen meinem, lass mich mal zählen, ersten Bundesparteitag. Mach mal. Gut, was? Ihr habt das ja mit dem Bufo aus Baldowa, dass das stattfinden soll. Was verspricht sich der Bufo davon? Was können, ich sag mal, in Anführungsstrichen wir, die Basis oder alle die Leute, die sich da am Freitagabend hinschleppen, denn erwarten von diesem Termin? Also ich habe mich natürlich jetzt schon länger mit den doch sehr konkreten Vorwürfen, sage ich, muss ich leider sagen, obwohl ich das Wort nicht mag, an verschiedene Mitglieder des Bundesvorstands auseinandergesetzt und das auch gesammelt. Ich möchte da niemanden an die Wand nageln, ich möchte aber auch nicht, dass das so eine Rechtfertigungskiste wird oder die Leute sich jetzt da gut will und gut Kind machen. Ich werde da einige Sachen nachfragen. Das ist, ich will nicht sagen Talkshow, weil ich mag diesen Begriff nicht, aber es ist tatsächlich auch ein Talk. Und alleine die Tatsache, dass dann von außen, also auch die Zuhörer am Stream über Twitter oder Pad oder vor Ort sich da fragetechnisch einbringen können, kommt man da halt dann nicht mehr so ohne weiteres mit irgendeinem Geschwafel davon, sag ich mal. Und mir ist es auch sehr wichtig, dass wenn jetzt zum Beispiel die Geschichten zwischen Johannes und Bernd, da sind beide vor Ort. Dann kann man sich mal ein Bild davon machen, wie beide da interagieren. Weil wir kriegen ja normalerweise immer nur die Einzelstatements mit. Das ist halt ein Punkt, wo ich denke, so, da kann man sich ein ganz gutes Bild machen. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, meine Hoffnung, da vielleicht auch vorher ein bisschen dieses unterschwellige Rumoren, ein bisschen Druck ablassen zu können, damit der Bundesparteitag in Bochum nicht komplett von irgendwelchen Personalien überlagert wird, ist so meine größte Hoffnung. Auch die ursprüngliche Intention, und das hatte ich an Bernd so auch angetragen, und so wurde das dann auch entsprechend zugesagt, ne, als erstes von Bernd. Hört sich wie die Piratenstunde im Landtag NRW an. Also sprich, dass man da wirklich jeden alles fragen kann. Das finde ich gut. Ja, das ist ja Sinn der Übung. Ja, ich denke, wenn ich das richtig überblicke, haben wir alles erklärt, was es mit der Bufo-Fragestunde auf sich hat. Möchtet ihr noch was dazu sagen? Sonst würde ich diesen Part der Aufnahme heute abschließen. Es ist ganz klar, bitte Leute, tragt euch ein, damit wir wenigstens ein bisschen planen können. Und jetzt habe ich gerade nochmal Spiegel Online aufgerufen und ich sehe ein großes Bild von Johannes Ponada und es heißt, das Piratenproblem heißt Ponada. Und es ist diesmal von Fabian Reinbold. Das ist jetzt mal nicht so der schlechteste einer. Okay, soll jetzt nicht unser Thema sein. Bitte tragt euch ein. Ihr habt auch die Möglichkeit, in dem Pad, was da schon verlinkt ist, im Vorfeld Fragen oder Fragenkomplexe zu stellen, weil ich werde eine Art Programm schreiben, damit Leute von außen auch die Möglichkeit haben, das für sich ein bisschen sortieren. Also ich sag mal, so der erste Programm Dinge, dann kommt der Fragekomplex, SG Presse habe ich zum Beispiel schon gesehen, organisatorisch, der Fragekomplex, persönliches, das werde ich ein bisschen strukturieren und auch im Vorfeld schon bekannt geben, weil Freitag ist natürlich auch Anreisetag und es kann durchaus für den einen oder anderen noch eine Entscheidung sein, so okay, das interessiert mich, das gucke ich mir im Stream an oder ich fahre vorher hin oder wie auch immer. Gut, dann werde ich die Links zu den Wiki-Seiten und Pads, die du mir hoffentlich noch gibst, aufs Kredenes-Blog packen. Ansonsten findet man das, denke ich, auch über deinen Nick, wie du das am Anfang schon gesagt hast, im Piraten-Wiki. Oder ihr twittert einfach den Schreibreform zu, der kann euch auch sagen, wo das alles steht. Und der darf jetzt auch das Schlussstatement sagen. Hau rein! Ja, liebe Leute, meldet euch an, kommt dahin. Die AG Diplomatische Piraten kommt auch. Wir werden den Bufo befragen. Und ihr wisst schon, wenn ich befragen sage, was ich damit meine, ne? Sehr schön. Muss ich mal gerade fragen, Björn, wir haben nicht mitmoderieren oder reichst du mir die Fragen an oder machen wir das abwechselnd? Wie möchtest du es machen? Ja, ich mag ja Kameras und Mikrofone eigentlich überhaupt nicht, solange ich nicht in meinem Wohnzimmer sitze. Aber du kannst es ruhig moderieren, das ist schon ganz gut. Mach du das mal. Okay, dann kann ich so die... Ich wollte schon immer... Ziehe ich mich jetzt an wie Jauch oder wie Lanz oder mit Sandal? Ich weiß es noch nicht. Ich werde meine Frau befragen. Okay, ich glaube, das war's zu dem Themenpunkt, oder, Bernhard? Ja, genau. Wenn du deine Frau befragst, kommst du hinterher in Lack und Leder. Ich wäre da vorsichtig. Nee, ich glaube, das mag die an Kerle nicht. Die hat da andere Präferenzen. Ja Gott, dann lass doch deine Frau moderieren, verdammt. Ja, okay. Ich werde es meiner Frau weitergeben. Also wenn meine Frau in Lack und Leder was moderieren würde, dann kann ich dir schwören, da hört da keiner mehr zu. Ja, ich glaube, ich beende die Aufnahme hier. Nein, hier wird nichts geschnitten. Das habt ihr jetzt davon. Ich beende das jetzt aber trotzdem hier, damit nicht noch mehr rauskommt. Schön. Ja, danke dafür. Podcast zum Thema Bufo-Vorstand ist jetzt hier vorbei. Wir machen jetzt direkt mit dem nächsten Podcast weiter. Sag nochmal beide Tschüss. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.